Thema: Suchtkrankheiten und Übergewicht. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Ich denke, es gibt heutzutage immer mehr Menschen, die an Suchtkrankheiten leiden. Es handelt sich hierbei um eine psychische Abhängigkeit von Suchtmitteln. Alkohol-, Nikotin- und Drogensucht zählen zu den älteren Erscheinungsformen der Suchtkrankheiten. Die moderne Konsumgesellschaft hat aber auch ein paar neuere hervorgerufen. Zu erwähnen sind vor allem Fett-, Mager-, Kauf- oder Internetsucht. Dann gibt es noch die sogenannte Sammelsucht, bei der das Sammeln von wertlosen Gegenständen zum Lebensinhalt des Betroffenen wird. Messies zeigen ein fehlendes Gefühl für Ordnung und Hygiene und sammeln zwanghaft unnötige Dinge. Oft leidet die Hygiene stark unter dieser Sucht. Im Extremfall gibt es nur noch schmale Gänge in der Wohnung, da der Rest voller Kisten und Säcke ist. Suchtkrankheiten können von Ärzten und Therapeuten erfolgreich behandelt werden. Sollte auch ich zu einer Suchtkrankheit neigen, dann muss das wohl, wie bei vielen anderen meiner Generation, die Handysucht sein. Ich betrachte das aber keinesfalls als eine Krankheit. Ein noch häufigeres Problem stellt das Übergewicht dar. Wer gesund leben will, sollte sich mit seiner Ernährung beschäftigen. Auf Bild 2 ist ein Mann zu sehen, der keine gute Figur hat. Das weiß er ganz genau und hat vor, abzunehmen. Um ein gesundes Körpergewicht zu haben, muss er seine Ernährung umstellen und seinen Lebensstil ändern. Wenn es um die ideale Figur geht, spielen zwar auch die Gene eine gewisse Rolle, aber eine Diät kann auch Wunder bewirken. Nichts ist unmöglich, wenn man es wirklich will. Diäten sind wertlos, wenn der Mann auf dem Bild seine Gewohnheiten nicht ändert. Vor allem in Sachen Ernährung und Bewegung. Das ist leider verdammt schwer. Wichtig wäre, dass er sich nicht mit Süßigkeiten und Fertigprodukten vollstopft. Er sollte nur essen, wenn er wirklich Hunger hat. Wenn er seinen Speiseplan gesünder gestaltet, vor allem vielfältig und ausgewogen, mit frischem Obst, Salat und Gemüse und weniger Zucker, kann er Erfolg haben. Außerdem sollte er viel Wasser, Kräuter oder Früchtetee trinken und auf Alkohol verzichten. Trainieren im Fitnesscenter kann schnell zum Abnehmen führen. Aber denselben Effekt kann er auch im Alltag haben. Er könnte öfter zu Fuß gehen, die Treppe statt den Aufzug nehmen, viel radeln und zwischendurch immer wieder Kraftübungen machen. Im Gegensatz zum Personaltraining kostet das nichts und hilft immer beim Abnehmen. Ausreichender Schlaf und wenig Stress spielen auch eine wichtige Rolle, wenn man eine Diät macht. Um sie anzufangen, muss der richtige Zeitpunkt gewählt werden. Denn dieses Projekt braucht die volle Aufmerksamkeit und eine große Willenskraft. Es wird lange dauern, aber er darf nicht aufgeben. Er sollte mit kleinen Schritten und Zielen beginnen, die er aber konsequent einhält. Er kann ein Tagebuch über sein Gewicht führen, das ihn motiviert, weiterzumachen. Ab und zu darf er aber auch sündigen, zum Beispiel ein Stück Kuchen essen. Diese Sünden sollte er sich aber vergeben.